بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. هل سوق بيت الله دمهان دبلتن الله زيقم هاي البنات بشكايتنا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, gestern haben wir uns, oder beim letzten Mal haben wir uns über zwei Dinge unterhalten, die alle mit dem 13. Hadith von Riyad al-Salihin zusammenhängen. Es geht um den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat: Ich schwöre bei Allah, ich bitte Allah am Tag wahrlich mehr als 70 Mal um Vergebung und wende mich ihm in Reue zu. Auf Arabisch: Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Dieser Hadith ist von Imam al-Bukhari rahimahullah überliefert worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich Allah zugewandt, und das ist, was man im Arabischen als Taubah nennt. Und beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass wenn man eine Sünde begangen hat Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dann besteht diese Zuwendung, dieser Rückzug zu Allah subhanahu wa ta'ala, sich wieder Allah reuvoll zuwenden, besteht aus drei Bestandteilen. Damit deine Taubah von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird und deine Sünde vergeben wird, nein, sogar deine Sünde in eine gute Tat umgewandelt wird, musst du die drei Bedingungen erfüllen. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte: Erstens, dass man von der Sünde ablässt. Das heißt, sobald du erfährst, dass du etwas falsch gemacht hast, das Erste, was du machst, ist, du unterlässt die Sünde sofort. Die zweite Bedingung ist, dass du bereust, das, was du getan hast, getan zu haben. Und dass du dir bewusst, das heißt, dass du dir bewusst machst, wem gegenüber du eigentlich diesen Fehler begangen hast. Und dass du dir bewusst machst, dass es nicht um die Sünde an sich geht, sondern um Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt denjenigen, dem gegenüber du gesündigt hast. Denn manchmal, der gläubige Mensch, der Shaitan, der Satan redet einem ein und sagt ihm: Diese Sünde, die du gemacht hast, die ist doch nicht so schlimm. Guck mal, die Leute um dich herum, viele machen diesen Fehler, viele machen diese Sünde, viele sind dieser Sünde verfallen. Insofern kommt es dann einem vor, als wäre diese Sünde nicht so schlimm. Aber, liebe Geschwister, am Tag der Auferstehung wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala alleine stehen und du wirst nicht auf deine Geschwister zeigen können und sagen können: Sie alle haben das aber auch so gemacht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass dieses gesamte Diesseits und alles, was es darin in deren gibt, an Menschen und an Dschinn und an Engeln, nicht einmal den Wert hat eines Flügels einer einzigen Fliege. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wenn dieses Leben so viel Wert wäre bei Allah subhanahu wa ta'ala wie der Flügel einer Mücke, dann würde er nicht einmal einem ungläubigen Menschen ein Glas Wasser zu trinken geben. Deswegen, liebe Geschwister, soll man nicht auf die Sünde an sich schauen, sondern auf denjenigen Menschen schauen, dem gegenüber man gesündigt hat. Und dann wird einem schnell klar, dass jede Form der Ungehorsamkeit dem Herrn der Welten gegenüber, derjenige, der dir alles zur Verfügung gestellt hat, was du hast, jede Sünde, die du begangen hast, begehst du mit einer Sache, die Allah dir gegeben hat. Die Sünde, die du begehst, begehst du entweder mit deinem Herzen oder mit deinem Auge oder mit deinen Händen oder mit deiner Zunge oder mit deinen Beinen. Egal wie du sie begehst, es ist durch eine Gunsterweisung, eine Ni'ma, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Und Allah, natürlich gebührt Allah subhanahu wa ta'ala das höchste Beispiel, aber die manche Beispiele machen wir, liebe Geschwister, um das den Leuten klarer und deutlicher zu machen, auch wenn es sich bei Allah subhanahu wa ta'ala um andere Dimensionen handelt. Wenn heutzutage, lieber Bruder, du deinem anderen Bruder Geld ausleihst und der Bruder nimmt dieses Geld und benutzt es auf eine Art und Weise, wie du es nicht gerne hättest, ich will nicht sagen, dass er dir damit schadet, sondern er macht es auf eine Art und Weise, wie du es nicht gerne hättest, du wirst dir beim zweiten Mal nicht mehr lange überlegen und du wirst ihm die Versorgung unterschlagen und du wirst ihm kein Geld beim zweiten Mal geben. Warum? Weil er diese Sache verwendet hat, anders als er es dir eigentlich versprochen hat. Und wenn du dir bewusst machst, dass alles, was du besitzt, ein Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala, so gehört es zur Dankbarkeit, dass man das, was Allah einem gegeben hat, auf die Art und Weise benutzt und anwendet, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von dir wollte. Das bedeutet, wenn es um eine Sache geht, die Allah dir gegeben hat, dass du Dankbarkeit zeigst in deiner Aussage, indem du Allah dankst. Dankbarkeit zeigst in deinem Herzen, indem du das auch meinst, was du sagst, und du auch das Gefühl hast, dass du Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dankbar sein musst. Und drittens, dass du das, was Allah dir gegeben hat, umsetzt, so wie Allah es gerne hätte. Die Augen benutzt du, um den Koran zu lesen. Die Hände benutzt du, um etwas zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und deine Beine benutzt du zum Beispiel, um die Moschee zu gehen. Das bedeutet Dankbarkeit in Wort und Tat. Und das ist die vollkommene Dankbarkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Die dritte Bedingung, liebe Geschwister, die wir gesagt haben, und diese Bedingungen gelten für jede Sünde. Es gibt keinen Mensch, liebe Geschwister, der nicht einmal in seinem Leben einen Fehler gemacht hat. Und das Problem ist, dass wenn man Fehler gemacht hat, Allah gegenüber, dann kommt der Shaitan, der Satan, sehr schnell und sagt einem, hör mal zu, du bist ein Heuchler. Denn gestern hast du noch die Sünde begangen und heute versuchst du, diese Sünde loszuwerden. Heute bittest du Allah um Vergebung. Gestern hast du es nur absichtlich gemacht und heute bittest du um Vergebung. Und morgen vielleicht machst du die Sünde ein weiteres Mal. Und das ist der Weg, wie der Shaitan einem versucht, von der guten Tat, nämlich der Tauba, von der reuigen Umkehr abzubringen. Und deswegen muss man diesem entgegenwirken, indem man es macht, noch bevor diese Einflüsterungen kommen. Und wenn sie kommen, sucht man bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht vor diesen Einflüsterungen. Die dritte Bedingung ist, liebe Geschwister, oder bei der zweiten Bedingung ist, dass man bereut, wie wir gesagt haben, die Sünde begangen zu haben. Und dieses Bereuen, liebe Geschwister, haben wir gesagt, ist ein Akt des Herzens. Und die Taten des Herzens sind die wichtigsten Taten überhaupt. Sie sind nicht die einzigen, aber sie sind die wichtigsten. Denn wenn das Herz gesund ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann sind auch alle anderen Taten gesund. Der Prophet sagt in dem berühmten Hadith, es gibt im Körper des Menschen ein Stück Fleisch. Wenn es gesund ist, dann ist auch der gesamte Körper gesund. Und wenn es schlecht ist, dann ist auch der gesamte Körper schlecht. Und damit ist das Herz gemeint. Und deswegen ist das Herz dasjenige Körperteil, auf das man am meisten Acht geben muss. Und deswegen, liebe Geschwister, sagen auch die Gelehrten, dass das Thema des Iman und der Aqida das wichtigste Thema ist überhaupt. Wichtiger als das Gebet, wichtiger als das Fasten, wichtiger als alle anderen Ibadat. Dass es nicht um diese Ibadat, diese Gottesdienste irgendwie minderwertig darzustellen, sondern dein Gebet, dein Gebet, über das du dich persönlich beschwerst, wo du sagst, ich bin nicht konzentriert im Gebet, ich bin immer abgelenkt im Gebet, ich bete nicht mit Ehrfurcht, ich bete nicht mit Demut, ich bete nicht mit Konzentration, all dieses zurückzuführen auf was? Auf das Herz, was in deinem Körper ist. Denn wenn dieses Herz nicht gesund ist und wenn es in diesem Herzen Krankheit gibt, dann natürlich wird auch die Tat, die sich daraus ergeben soll, ebenfalls krankhaft sein und nicht in Ordnung sein, wie ein Virus, der im Körper ist, der sich überall hin verbreitet. Und die Sache mit der Reue, auf Arabisch An-Nadam bei der Tauba, ist eine gefährliche Sache, weil das kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht sagen, ich bereue jetzt, diese Sünde begangen zu haben. Und deswegen, sobald man eine Sünde begangen hat, soll man sofort Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten, solange das Herz noch lebendig ist, denn der Mensch gewöhnt sich sehr schnell an diejenigen Dinge, die er begeht, sodass er manche Dinge als gar nicht mehr so großartig empfindet, wenn er sich daran gewöhnt hat. Und die dritte Sache, liebe Geschwister, die wir gesagt haben, ist, dass man fest entschlossen ist, sagt der Imam, dass man fest dazu entschlossen ist, diese Sünde niemals wieder zu begehen. Wenn man diese drei Bedingungen erfüllt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala jede Sünde, die man begangen hat, aus seiner Vergangenheit verzeihen. Jede einzelne. Es gibt keine Ausnahmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah wahrlich vergibt die Sünden alle. Er hat keine einzige Ausnahme gemacht in dieser Aya und insofern gilt dieses für alle. Es gibt natürlich auch Arten von Sünden, liebe Geschwister, bei denen es eine vierte entscheidende Bedingung gibt neben diesen drei Bedingungen. Das ist, wenn du das Recht eines anderen Menschen verletzt hast. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du ihn um Verzeihung bittest, aufrichtig es ernst meinst und bereust, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Aber die Menschen sind nicht so barmherzig wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie verzeihen nicht so schnell wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man gerade mit seinem muslimischen Bruder, mit seinem muslimischen Bruder umgeht, dass man da besonders aufpasst. Weil wenn man ihn verletzt hat, gekränkt hat, dann ist es schwieriger, dort Vergebung zu erlangen. Denn der Mensch pocht auf seinem Recht. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn eine Person Muslim wird, dann hat sie ihr ganzes Leben lang nicht gebetet. Allah verzeiht dir. Sie hat das ganze Leben lang keine Zakat bezahlt. Allah subhanahu wa ta'ala braucht das Geld nicht. Er verzeiht dir. Aber nimm einmal von einem Menschen Geld weg und sag ihm, verzeih es mir, ich möchte es dir nicht mehr zurückzahlen. Der Mensch ist nicht so barmherzig wie Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allahs, liebe Geschwister, sallallahu alaihi wasallam, hat diese Tauba auf beste Art und Weise umgesetzt. Er sagte, ich schwöre bei Allah, ich bitte Allah, ich wende mich Allah pro Tag und bitte ihn um Vergebung pro Tag mehr als 70 Mal, sallallahu alaihi wasallam. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, wie wertvoll es ist, zu Allah zu sagen, atubu ilaik und astaghfiruka ya Allah. Das heißt, ich wende mich dir zu und ich bitte dich um Verzeihung. Warum weist dieser Hadith darauf hin? Erstens, weil er 70 Mal pro Tag gemacht hat und in einer anderen Überlieferung sogar 100 Mal, sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, liebe Geschwister, die Frage, die man sich als erstes stellt bei diesem Hadith ist, unser Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, wegen welcher Sünde will er eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten? Wo Allah subhanahu wa ta'ala, oder wo der Prophet alaihi salatu wasalam sündenfrei ist und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals absichtlich eine Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala verletzt. Was in Bezug auf die Propheten unmöglich ist. Die Propheten sallallahu alaihi ajma'in, niemals begehen sie eine Sünde von Allah subhanahu wa ta'ala absichtlich. Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, dass das Wort Astaghfirullah kommt vom arabischen Wort Ghafara und Ghafara bedeutet verdecken, abdecken. Und gemeint ist, liebe Geschwister, jeder Mensch macht Dinge, die, von denen er nicht gerne hätte, dass eine andere Person davon erfährt. Stell dir mal vor, ein rechtschaffener Mensch, wenn er sich an eine gute Tat gewöhnt hat, wie zum Beispiel das Gebet in der Nacht. Eine rechtschaffene Person zum Beispiel hat sich daran gewöhnt, jede Nacht 2-3 Stunden zu beten. Unser Prophet s.a.w. war von dieser Sorte, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn eine solche Person sich daran gewöhnt hat und dann eines Tages dieses Nachtgebet verschläft, dann fühlt sie sich unglaublich schlecht. Und deswegen sagen die Ulama, bei solchen Hadithen sagen sie und bei solchen Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass eine Rechtschaffung, dass die Unterlassung einer freiwilligen guten Tat, wenn ein rechtschaffener Mensch, ein sehr guter Mensch, eine freiwillige gute Tat unterlässt, dann kommt es ihm so vor, wie wenn eine andere Person eine Sünde begangen hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor solchen Sachen auch Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung gebeten und er gesagt, ich bitte Allah pro Tag mehr als 70 Mal um Vergebung. Das heißt, dass er meine Fehler, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist ein Mensch wie jeder andere auch. Deswegen kann es passieren, dass er Fehler macht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala korrigiert ihn sofort und weist ihn sofort zurecht. Und deswegen ist er, wie man auf Arabisch sagt, ma'sum, unfehlbar bei der Überbringung der Botschaft. Und wenn er etwas macht, was falsch ist, dann Allah subhanahu wa ta'ala korrigiert ihn sofort. Liebe Geschwister, Istighfar, Allah um Verzeihung zu bitten, bedeutet, sich selbst vor Allah subhanahu wa ta'ala zu erniedrigen. Und Allah, der Herr der Welten, er liebt es, dass der Mensch sich klein macht vor ihm. Er liebt es, dass der Mensch seine Hände hebt wie ein Bettler. Er liebt es, dass der Mensch sein Gesicht auf den Boden niederwirft. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem seiner Freunde, als er ihm gesagt hat, ich möchte mit dir im Paradies sein, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dann hilf mir dabei, indem du dich Allah häufig niederwirfst. Allah subhanahu wa ta'ala mag nicht die überheblichen Menschen. Und deswegen, liebe Geschwister, liebt es Allah, dass du, wenn du ihm etwas bittest, es häufig machst. Nicht nur ein einziges Mal, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung, das war's, mit einem kalten Herzen, als hättest du gar kein Gefühl dabei. Sondern Allah liebt es, dass du diese Bitte häufig wiederholst, weil das weist darauf hin, oder deine Tat zeigt Allah, dass du ihn brauchst. Und das mag Allah subhanahu wa ta'ala sehen, weil das die Wahrheit ist, weil du Allah auch wirklich brauchst und nicht nur etwas vorspielst. Außerdem, liebe Geschwister, das um Verzeihung bitten, das sind alles Gründe, warum auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Verzeihung gebeten hat, obwohl er keine Sünden hat und Allah ihm alles vergeben hat an Sünden vergangene als auch zukünftige, wie er in Surat al-Fath gesagt hat. Das Istighfar ist ein Grund dafür, von Allah subhanahu wa ta'ala Versorgung zu bekommen. Rizq, Versorgung, egal was für eine Art Versorgung, ob es Kinder sind, ob es Essen ist, ob es Trinken ist, ob es Geld ist, all diese Arten von Versorgung sind Grund, eine Ursache dafür ist es, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu beten. Und der Beweis dafür ist in Surat Nuh, wo der Prophet Nuh alayhi salatu wassalam gesagt hat zu seinen Leuten, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sinngemäß sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya, dass Nuh zu seinem Volk sagte, ich sagte zu ihnen, bittet euren Herrn um Vergebung, dann wird er dafür sorgen, dass der Himmel sich ergiebig auf euch, dass der Himmel ergiebig auf euch Wasser hinabsendet, und er wird euch mit Kindern bescheren, und er wird euch mit Vermögen bescheren und mit Kindern bescheren, und er wird euch Flüsse geben und er wird euch Gärten geben. All diese Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem versprochen hat, Grund dafür sind die Vergebung, ist das Bitten um Vergebung. Und das weist darauf hin, dass es nicht der einzige Grund ist, warum Allah um Verzeihung bittet, sind aufgrund der Sünden, die man gemacht hat, sondern damit man bei Allah um Rangstufen aufsteigen. Deswegen haben manche Ulema gesagt, ein Mensch hat entweder Sünde oder hat keine. Und wir gehören zur ersten Kategorie, wir alle. Selbst wenn er aber keine einzige Sünde hätte, so wäre das Bitten um Verzeihung ein Gottesdienst, eine Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala, durch die du aufsteigst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah liebt es, dass man ihn um Verzeihung bittet, damit man weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn wenn wir wüssten, wer Allah ist, man würde nicht so ihm gegenüber handeln. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Und sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und die gesamte Erde wird am Tag der Auferstehung in seiner Hand sein. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Und die Himmel, sie werden alle eingerollt sein, wie eine Schriftrolle, die du einrollst, in seiner rechten Hand. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Gepriesen sei Herr und hoch erhaben über das, was sie ihm beigesellen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.